Kundgabe 5635. Empfangen durch Bertha Dudde am 25.03.1953. Jeder Hilfswille findet den Segen Gottes. Glaubet meinen Worten, dass ich alles segne, was in der Absicht getan wird, zu helfen. Der Hilfswille ist uneigennützige Nächstenliebe, die niemals mein Missfallen erregen kann. Und ich gebe euch Menschen oft die Gelegenheit, euren Willen tätig werden zu lassen. Ich rege eure Gedanken an und gebe euch auch Kraft, das auszuführen, wozu es euch drängt. Nur darf kein irdischer Vorteil dadurch angestrebt werden, denn nur die Uneigennützigkeit kennzeichnet die rechte Liebe. Immer solltet ihr geben wollen, niemals etwas erreichen wollen, für euch selbst durch euer Tun. Wo ihr nun glaubet, Hilfe leisten zu können, dort lasset euch niemals zurückhalten. Denn euer Liebewerk hilft nicht nur die Not verringern, sondern erwecket auch Gegenliebe. Und es wird so nach der edelste Zweck erreicht. Liebe zu entzünden im Herzen dessen, dem das Liebewerk gilt. Und dadurch Leben zu geben. Denn die Liebe nur erwecket zum Leben und kann also auch ein verstocktes Herz erweichen und eine Wandlung zu Wege bringen. Die Erlösung bedeutet für das Gebundene. Lasset euch niemals zurückhalten vom Wirken in uneigennütziger Nächstenliebe und sendet gute Gedanken euren Mitmenschen zu. Gedenket der Seelen, die in Finsternis des Geistes sind, auf Erden sowohl als auch im Jenseits, und suchet ihnen Licht zu bringen, indem ihr durch Liebewerke auch in ihnen die Liebe entzündet. Ihr könnet unsagbar segensreich wirken an allen, die im Finstern wandeln, so ihr nur immer Liebe gebet, so ihr sie in eure Liebeherzen einschließet und viel Liebe austeilet, die sie dankbar empfinden und mit Gegenliebe lohnen. Fürchtet niemals, Unrecht zu tun, wenn ihr Hilfe bringen wollet, denn ich ersehe euren Willen, und diesen allein werte ich. Die Not ist riesengroß, und jedes Verringern dieser ist ein Barmherzigkeitsakt, ein Liebewerk, das ihr in seiner Auswirkung nicht zu erkennen vermögt. Wo aber Liebe tätig ist, wird immer ein Erfolg zu verzeichnen sein, und dieser wird wieder im Liebewirken bestehen. Und das soll euch anspornen zu unermüdlichem Liebewirken, das auf Erden wie im Jenseits jeder Liebestrahl wohltätig empfunden wird und wieder zündet, dass jedes Flämmchen sich ausbreitet und Licht ausstrahlt und dass dort, wo Licht ist, auch Seligkeit ist. Dass ihr also verhelfet zur Seligkeit denen, die ihr liebend in euer Herz schließet, denen ihr Liebe schenket, sei es auf Erden oder auch im jenseitigen Reich. Amen.